Das nationale Sportfest der Schule der Weißen Heimschulen, das am 13. Juni eröffnet worden war, ging zu Ende. Bei diesem Sportfest konkurrierten die Schüler der Weißenheim-Oberschulen der Bezirke in mehreren Sportarten wie Fußball, Basketball und Volleyball. Das Team der Stadt Pyongyang belegte den ersten Platz in der Gesamtwertung. Am 20. Juni gab es in der Weißenheim-Oberschule Pyongyang die Abschlussfeier.